Erster Jesus war an einem Ort und betete. Als er fertig war, sagte ein Jünger, Herr, zeig uns, wie man betet. Johannes hat es seinen Jüngern auch gezeigt. Zweiter Jesus sagte, wenn ihr betet, sagt, Vater, dein Name soll heilig sein. Dein Reich soll kommen. Dritter, gib uns jeden Tag, was wir zum Leben brauchen. Vierter, vergib uns unsere Fehler, denn wir vergeben auch allen, die uns Unrecht tun. Hilf uns, nicht in Versuchung zu geraten. Fünfter Jesus sagte, stellt euch vor, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht geht er zu ihm und sagt, Freund, gib mir bitte drei Brote. Sechster, ein Freund von mir ist auf Reisen und kommt zu mir. Ich habe nichts für ihn zu essen. Siebter, der Freund antwortet von drinnen, lass mich in Ruhe. Die Tür ist schon zu. Meine Kinder und ich liegen im Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Achter, ich sage euch, auch wenn er nicht aufsteht, weil er sein Freund ist, wird er aufstehen, weil der andere nicht aufgibt. Er wird ihm so viel geben, wie er braucht. Neunter, ich sage euch, bittet, dann bekommt ihr. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch geöffnet. Zehnter, denn wer bittet, bekommt. Wer sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Elfter, welcher Vater gibt seinem Kind eine Schlange, wenn es um einen Fisch bittet? Zwölfter, oder gibt er ihm einen Skorpion, wenn es um ein Ei bittet? Dreizehnter, ihr seid nicht gut, aber ihr gebt euren Kindern gute Dinge. Wie viel mehr wird Gott im Himmel denen geben, die ihn bitten? Er wird ihnen seinen Heiligen Geist geben. Vierzehnter, Jesus trieb einen Dämon aus, der einen Mann stumm gemacht hatte. Als der Dämon weg war, konnte der Mann wieder sprechen. Fünfzehnter, die Leute waren sehr erstaunt. Aber einige sagten, Jesus treibt die Dämonen mit der Hilfe von Beelzebul aus. Beelzebul ist der oberste Dämon. Sechzehnter, andere wollten Jesus testen. Sie forderten ein Zeichen von ihm, das vom Himmel kommt. Siebzehnter, Jesus wusste, was sie dachten. Er sagte, ein Reich, in dem es Streit gibt, wird zerstört. Eine Familie, in der es Streit gibt, zerbricht. Achtzehnter, wenn der Teufel gegen sich selbst kämpft, wie kann sein Reich dann bestehen? Ihr sagt, ich treibe die Dämonen mit Beelzebul aus. Neunzehnter, wenn ich die Dämonen mit Beelzebul austreibe, mit wessen Hilfe treiben eure Leute sie dann aus? Sie selbst werden euch dafür verurteilen. Zwanzigster, aber wenn ich die Dämonen mit der Kraft Gottes austreibe, dann ist Gottes Reich schon zu euch gekommen. 21. Ein starker Mann bewacht sein Haus mit Waffen. Dann ist sein Besitz sicher. 22. Aber wenn ein noch stärkerer Mann kommt und ihn besiegt, nimmt er ihm die Waffen weg, auf die er sich verlassen hat. Dann teilt er die Beute auf. 23. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, verschwendet. 24. Wenn ein böser Geist aus einem Menschen geht, sucht er einen Ort, wo es kein Wasser gibt. Er sucht Ruhe, findet aber keine. Dann sagt er, ich gehe zurück in mein Haus, aus dem ich gekommen bin. 25. Wenn er zurückkommt, findet er das Haus sauber und ordentlich. 26. Dann geht er und holt 7 andere Geister, die noch schlimmer sind als er. Sie ziehen in das Haus ein und wohnen dort. Am Ende ist es für den Menschen noch schlimmer als vorher. 27. Während Jesus das sagte, rief eine Frau aus der Menge, wie glücklich ist die Frau, die dich geboren und gestillt hat. 28. Jesus sagte, ja, aber noch glücklicher sind die, die Gottes Wort hören und danach leben. 29. Immer mehr Leute kamen zusammen. Jesus begann zu sprechen, die Menschen heute sind böse. Sie wollen ein Zeichen sehen. Aber sie bekommen kein anderes Zeichen als das Zeichen von Jona. 30. Jona war ein Zeichen für die Menschen in Ninive. So wird der Menschensohn ein Zeichen für die Menschen heute sein. 31. Die Königin von Saba wird beim Gericht zusammen mit den Menschen von heute aufstehen und sie verurteilen. Sie kam von weit her, um Salomos Weisheit zu hören. Aber hier ist jemand, der noch wichtiger ist als Salomo. 32. Die Menschen von Ninive werden beim Gericht zusammen mit den Menschen von heute aufstehen und sie verurteilen. Sie änderten ihr Leben, als Jona predigte. Aber hier ist jemand, der noch wichtiger ist als Jona. 33. Niemand zündet eine Lampe an und stellt sie in eine Ecke oder unter einen Eimer. Man stellt sie auf einen Lampenständer, damit alle das Licht sehen können. 34. Dein Auge ist wie ein Licht für deinen Körper. Wenn dein Auge gut ist, ist dein ganzer Körper hell. Aber wenn dein Auge schlecht ist, ist dein ganzer Körper dunkel. 35. Pass auf, dass das Licht in dir nicht dunkel ist. 36. Wenn dein ganzer Körper hell ist und kein Teil dunkel, dann ist er ganz hell. Es ist so, als ob eine Lampe dich mit ihrem Licht anstrahlt. 37. Während Jesus sprach, bat ihn ein Pharisäer, bei ihm zu essen. Jesus ging hinein und setzte sich an den Tisch. 38. Der Pharisäer war überrascht, dass Jesus sich vor dem Essen nicht die Hände wusch. 39. Der Herr sagte zu ihm, ihr Pharisäer macht die Becher und Schüsseln außen sauber. Aber innen seid ihr voller Raub und Bosheit. 40. Ihr Narren. Hat der, der das Äußere gemacht hat, nicht auch das Innere gemacht? 41. Gebt den Armen, was in euren Herzen ist. Dann seid ihr ganz rein. 42. Aber weh euch Pharisäern. Ihr gebt Gott den zehnten Teil von allem, sogar von kleinen Kräutern. Aber ihr achtet nicht auf Gerechtigkeit und die Liebe zu Gott. Ihr solltet das eine tun und das andere nicht vergessen. 43. Weh euch Pharisäern. Ihr wollt die besten Plätze in den Synagogen und auf dem Markt gegrüßt werden. 44. Weh euch. Ihr seid wie Gräber, die man nicht sehen kann. Die Leute gehen darüber und wissen es nicht. 45. Ein Gesetzeslehrer sagte zu Jesus, Meister, mit diesen Worten beleidigst du auch uns. 46. Jesus sagte, auch euch Gesetzeslehrern weh. Ihr legt den Menschen schwere Lasten auf, aber ihr selbst helft nicht, sie zu tragen. 47. Weh euch. Ihr baut Gräber für die Propheten. Aber eure Vorfahren haben sie getötet. 48. Damit zeigt ihr, dass ihr gut findet, was eure Vorfahren getan haben. Sie haben die Propheten getötet, und ihr baut ihnen Gräber. 49. Gott in seiner Weisheit hat gesagt, ich werde Propheten und Apostel zu ihnen schicken. Einige von ihnen werden sie töten und verfolgen. 50. So wird das Blut aller Propheten gerecht werden. Es wurde vergossen, seit die Welt gegründet wurde, bis zu den Menschen von heute. 51. Es geht um das Blut von Abel bis zum Blut von Zacharias. Zacharias wurde zwischen dem Altar und dem Tempel getötet. Ja, ich sage euch, das wird an den Menschen von heute gerecht werden. 52. Weh euch Gesetzeslehrern. Ihr habt den Schlüssel zur Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen und habt andere daran gehindert. 53. Als Jesus von dort wegging, passten die Schriftgelehrten und Pharisäer gut auf ihn auf. Sie stellten ihm viele Fragen, 54. um ihm mit einer List etwas Falsches in den Mund zu legen.